Hits und das Beste von heute. Neu, ganz neu. Aura Dione, Geronimo. Der beste Mix. Let's go, Geronimo. I'll get you out of here. There's too much talking in this atmosphere. Neue Single von Aura Dione, Geronimo. Das Herbert Grönemeyer Geheimkonzert. Herbert Grönemeyer kommt am 10. November nach Bochum, gibt ein ganz tolles Konzert dort vor ganz, ganz wenigen Radiohörern. Sie konnten diese Tickets ja bei uns gewinnen. Zu kaufen gibt es sie nirgendwo und Sie können sie aber auch ersteigern. Was ist Ihnen ein Besuch zu zweit beim Herbert Grönemeyer Clubkonzert wert? Das müssen Sie entscheiden. Wir versteigern auf jeden Fall für unsere Aktion Lichtblicke 2x2 Tickets. Seit 11 Uhr heute können Sie da mitsteigern. Aktuelle Gebote, sage ich Ihnen ganz schnell, 252 Euro, versteht sich, ist die eine Ticketkombination wert und die andere aktuell schon bei 301 Euro. Also Sie gewinnen zwei Tickets, mit denen Sie zum Herbert Grönemeyer Konzert nach Bochum gehen können. Steigern Sie mit. Es ist für den guten Zweck, für die Aktion Lichtblicke für Kinder und Familien in Nordrhein-Westfalen. Und die Auktion, die läuft bis zum 8. November, bis 11 Uhr. Also genau eine Woche von heute an. Ich würde mich freuen, wenn Sie da noch ganz fleißig mitmachen, weil das Geld ist wirklich gut angelegt. Beds Are Burning sind das, Midnight Oil. Ich bin Andreas Struppe, einen schönen Mittag. River broke the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels. give it back. Zum Ersten, zum Zweiten, zum 2,7. Sichern Sie sich jetzt attraktive 2,7% Sparzinsen pro Jahr. Ab dem ersten Euro mit dem BMW Online Sparkonto. Jetzt informieren und abschließen unter www.bmwbank.de. Ein Angebot der BMW Bank GmbH. Was in Sachen Auto läuft und was nicht. Der NRW Autotest. Nächsten Sonntag um 9:45 hier bei uns. Der NRW Autotest. Unabhängig, kritisch, kompetent. Kulthits und das Beste von heute. Lokalradio. Der beste Mix. Jetzt. So I found a reason to stay alive. Try a little harder, see the other side. Talking to myself, too many sleepless nights. Trying to find a meaning to this stupid life. Your sympathy. Sometimes I don't know who to be. Hey, what you looking for? No one has the answer. They just want more. The first day of my life. So I found a reason to let it go. Tell you that I'm smiling, but I still need to grow. Will I find salvation in the arms of love? Will it stop me searching? Sympathy. 13 Uhr. Radio Berg Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Nico Wodrich. Guten Tag. Das Wetter trocken bis 18 Grad. Griechenland brüskiert seine Europartner. Die Deutschen rauchen wieder mehr. Griechenland hat schon wieder für Chaos in der Eurozone gesorgt. Keine Woche nach dem Euro-Doppelgipfel, bei dem neues Geld für das pleitebedrohte Land freigegeben wurde, will Premierminister Papandreou nun die Griechen selbst entscheiden lassen, ob sie die Hilfen wollen oder nicht, als ob sie tatsächlich eine Wahl hätten. Die Börsen reagierten auf die geplante Volksabstimmung mit kräftigen Verlusten. Von Verwirrung bis Entsetzen reichen die Reaktionen über das angekündigte Referendum. Mühsam hatten die EU-Partner das neue Hilfspaket für Griechenland auf den Weg gebracht. Jetzt hat Papandreou seine Freunde in Europa kalt erwischt. Wieder wackelt der Euro, wieder rauschten die Börsen in den Keller. Die Sorgen um den Wert der Griechenland-Anleihen drücken auf die Stimmung, hieß es auf dem Parkett. Offiziell wird hier in Berlin die Ankündigung aus Athen als innenpolitische Entwicklung Griechenlands bezeichnet. Hinter den Kulissen dürften aber alle EU-Partner jetzt um eine passende Reaktion ringen. Clemens Kurt, Hauptstadtstudio Berlin. Dieses Urteil dürfte viele überraschen. Auch Schwarzarbeiter müssen bei Arbeitsunfällen entschädigt werden. Eine illegale Beschäftigung schließe einen Unfallversicherungsschutz nicht aus, urteilte vorhin das Hessische Landessozialgericht in Darmstadt. Hintergrund der Klage war ein schwerer Unfall eines Serben, der mit Touristenvisum, aber ohne Arbeitserlaubnis nach Deutschland gekommen war. Auf einer Baustelle erlitt er einen Stromschlag. Wegen der heftigen Verbrennungen mussten ihm die Gliedmaßen amputiert werden. Die Berufsgenossenschaft hatte die Anerkennung als Arbeitsunfall abgelehnt. Zu Unrecht, hieß es heute aus Darmstadt. Es wird wieder mehr geraucht in Deutschland, trotz der Rauchverbote in Gaststätten und öffentlichen Gebäuden. Von Oktober 2010 bis September dieses Jahres seien über 122 Milliarden Zigaretten verkauft worden, teilte der Hersteller Remsmar in Hamburg mit. Das entspreche einem Wachstum von 2,4%. Die Gründe dafür seien unklar. Man habe generell ein gutes Konsumklima, so der Zigarettenhersteller. In der Fußball-Bundesliga, Fußball-Champions League, steht ab heute der vierte Spieltag auf dem Programm. Den Anfang machen der deutsche Meister Borussia Dortmund und der Vizemeister Bayer Leverkusen. Nach der Auswärtsniederlage bei Olympiakos Piräus sind die Dortmunder mit nur einem Punkt aus drei Spielen Gruppenletzter. Jetzt steht der deutsche Meister in der Gruppe F vor dem Aus in der Königsklasse. Heute geht es wieder gegen die Griechen und Trainer Jürgen Klopp hat schon angekündigt, dass seine Spieler jetzt zeigen wollen, dass sie auch international überzeugen können. Leverkusen hingegen ist mit 6 Punkten Zweiter in der Gruppe E mit nur einem Zähler Rückstand auf den großen Favoriten Chelsea. Trainer Robin Dutt wünscht sich, dass sein Team, das national bisher eher enttäuschte, wieder sein Champions-League-Gesicht zeigt. Sollte Leverkusen in Valencia nicht verlieren, wäre das ein großer Schritt in Richtung K.O.-Runde. Udo Kreuer, Sportredaktion. Und das waren die Nachrichten mit Nico Wodrich. Das Wetter. Die Sonne kommt raus bei uns, noch ist es trocken. Die Werte liegen zwischen 14 und 18 Grad. Zum Abend hin ziehen dann erste Schauer auf. Morgen regnet es zeitweise weiter. Viele Wolken sind dann unterwegs, bis 19 Grad maximal. NRW Verkehr. Vorsicht auf der A4 Köln-Aachen. Zwischen Düren und Weißweiler besteht Gefahr durch Personen auf der Fahrbahn. Vorsicht auch auf der A44 Kassel-Dortmund. Zwischen Lichtenau und Kreuz-Württemberg-Haaren liegen Reifenteile auf der Straße. Und es gibt nur einen Stau auf der A52 Mönchengladbach-Roermond. Zwischen Elmt und Grenzübergang Elmt 4 Kilometer. Radio Berg am Feiertag. Andreas Struppe. Schönen guten Tag. China hat ein neues Raumschiff ins All geschickt in der vergangenen Nacht und wir Deutschen sind mit dabei. Mehr zu diesem China-Kracher gibt's gleich hier bei uns. Nach der besten Musik kommt von Nickelback gleich When We Stand Together und jetzt Matt Con mit Glow. Your song, a melody sent from God. I can't breathe when you're gone. Yes, I'm deeply in love. Every single day of my life, my body sacrificed. Night and day, day and night. Today's the day. Next, the night. I know you're feeling beside. I'ma make you glad. 'Cause today's the day. Next, the night. I'ma lay you down. I'ma lay you down. I'ma get up so I can get down. Hear me roar, hear my thunder sound. I'm the lord of the underground. I'm a part of the jungle. I'm a let's go. I get the world connected, though you one of a kind. See, we try to reach out, get the world to see, though we all feel different, you are just like baby. Today's the night, I know you're feeling blessed, I'ma make you glad. Cause today's the day, today's the night, I'ma lay you down, I'ma make you. I'ma get up so I can get down. Hear me roar, hear my thunder sound. I'm the lord of the underground. I'm the part of the jungle. I'm let's go. I can't wait. Von heute. Neu, ganz neu. Nickelback, When We Stand Together. Lokalradio. Der beste Mix. Beste Mix. One more depending on a prayer. Yet we all look away. People pretending everywhere. It's just a keiner von uns hat's gemerkt. Aber trotzdem ist das chinesische Raumschiff Shenzhou 8 mit einem Bilderbuchstart in der vergangenen Nacht ins All gestartet. Das magische Schiff, so heißt es übersetzt, hat damit gleichzeitig eine neue Kooperation zwischen Deutschland und China eingeleitet. Andreas Landwehr, unser Korrespondent in Peking, was soll das Raumschiff denn im All genau machen? Nun, im Mittelpunkt des Fluges steht das erste chinesische Kopplungsmanöver im All. Ferngesteuert vom Boden aus soll das unbemannte Raumschiff mit dem Raummodul Tiangong andocken. Obwohl andere Länder wie die USA oder Russland das seit Jahrzehnten schon können, ist das gar nicht so einfach. Es ist aber eine wichtige Voraussetzung für die großen Pläne Chinas, in den nächsten 10 Jahren eine eigene Raumstation zu bauen. Mit Shenzhou 8 fliegt ja in diesem Fall auch deutsche Technik mit ins All, ne? Es ist eine Premiere. Andere Länder wie die USA scheuen zwar noch eine Kooperation mit der jungen Raumfahrernation, doch Deutschland läutet hier ein neues Kapitel ein. Deutsche Wissenschaftler waren auch beim Start am Raumfahrtbahnhof. An Bord ist eine deutsche Versuchsanlage. Deutsche und chinesische Wissenschaftler werden damit die Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf Organismen erforschen. 6 deutsche Universitäten sind beteiligt. Es soll der Anfang einer langfristigen Kooperation werden. Mit einer deutschen Versuchsanlage an Bord ist das chinesische Raumschiff Shenzhou 8 in der Nacht erfolgreich ins All gestartet. Andreas Landwehr hatte die Infos für uns aus Peking. Und jetzt im besten Mix, die Beatles. Jetzt ein Kulthit. Lokalradio. Der beste Mix. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be.

I swallow the fear. The only thing I should be drinking is an ice cold beer. So cool in line, and we try, try, try, but we try too hard. It's a waste of my time. Done looking for the critics, cause they're everywhere. They don't like my jeans, they don't get my hair. Exchange ourselves, and we do it all the time. Why do we do that? Why do I do that? Why do I do that? Yeah! Das Bundeseinrichtungsministerium teilte heute mit, dass im Raum Köln mit einer erheblichen Preissenkung auf dem Möbelmarkt zu rechnen ist. Grund dafür ist laut Insiderberichten die neue Eröffnung von Skonto, dem Möbeldiscounter. Genau, denn jetzt kommt Skonto! Yippie! Skonto, der Möbeldiscounter, kommt nach Köln! Nur noch 2 Tage bis zur großen Eröffnung! Kräftig sparen mit discountgünstigen Angeboten! Einer gigantischen Möbelauswahl! Und tollen Wohnaccessoires! Alles sofort zum Mitnehmen! Über 20 Mal in Deutschland. Und ab Donnerstag auch im Rösrather Möbelzentrum. Direkt an der A3. Skonto, Skonto. Jetzt auch hier in Köln. Kulthits und das Beste von heute. Radio Berg. Der beste Mix. Martin. Monopoly 21, checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven if you make a mess. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the punch? Andy, are you goofing on Elvis too? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up their sleeve and nothing is walking with the staff of war. Yeah, yeah, yeah, yeah. Newton got mean by the apple. Yeah, yeah, yeah, yeah. Egypt was troubled by the horrible ass. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Charles Darwin had the a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Hits und das Beste von heute. Radio Berg, der beste Mix. Is it possible, Mr. Lovable, is already in my life, right in front of me, or maybe you're in disguise. Never end. How do I find the perfect fit? There's enough for everyone. Let's go.

Man-Eater aus den 80ern. 20 Minuten vor zwei am Feiertag. Im kommenden Januar, da kürt der Fußball-Weltverband FIFA wieder mal den Fußballer des Jahres. Und dieses Mal können sich gleich drei deutsche Hoffnungen auf diesen begehrten Titel machen. Auf der Kandidatenliste stehen nämlich folgende Nationalspieler: Thomas Müller, Mesut Özil und Bastian Schweinsteiger. Das hat die FIFA jetzt mitgeteilt. Thomas Thunfeld, aber wie stehen denn die Chancen der drei Deutschen für die Abstimmung, also dass sie tatsächlich gewinnen? Also vorne dabei sein bei der Abstimmung, das werden sie schon, denke ich. Denn die Leistungen, vor allem in der Nationalmannschaft, die waren eindrucksvoll. Und die drei bilden im Mittelfeld ja quasi das Herzstück des DFB-Teams. Schweinsteiger im defensiven Bereich, Özil und Müller in der Offensive. Ob es dann allerdings für den ersten Platz reicht, da habe ich gewisse Zweifel. Denn dafür muss man in aller Regel auch Titel gewinnen. Am besten natürlich die Champions League. Und das spricht ja auch dieses Jahr wieder für Barcelonas argentinischen Superstar Lionel Messi. Okay, warten wir es ab. Und wie sieht's bei den Trainern aus? Da stehen ja mit Joachim Löw und mit Jürgen Klopp auch zwei Deutsche auf der Kandidatenliste. Ja, und das völlig zu Recht. Löw hat mit der Nationalmannschaft eine tolle EM-Qualifikation gespielt. Wir erinnern uns alle, 10 Siege in 10 Spielen, das spricht für sich. Klopp ist mit einer ganz jungen Mannschaft im Hurra-Stil deutscher Meister geworden. Aber die Champions League, die hat eben Barcelona mit Trainer Guardiola geholt. Und auch Alex Ferguson, der mit Manchester United jetzt alleiniger Rekordtitelträger in England ist, der ist sicher ein Anwärter. Aber Chancen haben die Deutschen hier ohne Frage auch. Die deutschen Nationalspieler Thomas Müller, Mesut Özil und Bastian Schweinsteiger zählen bei der Wahl zum Weltfußballer des Jahres zu den 23 nominierten Kandidaten. Bei den Trainern übrigens sind Jürgen Klopp und Joachim Löw mit auf der Liste. Entschieden wird im Januar. Thomas Thunfeld hatte die Infos für uns. Vielen Dank. Und wir blicken auf ein Ereignis, was uns morgen erwartet. Hallo, mein Name ist James Blunt und ich freue mich auf die Secret Show am 2. November. Das Geheimkonzert mit James Blunt. Morgen wird es stattfinden. Alle, die Tickets gewonnen haben, dürfen dabei sein. Die, die keine gewonnen haben, müssen aber nicht traurig sein. Wir schneiden das Konzert mit und es gibt es dann am Donnerstagabend im Radio zu hören ab 20 Uhr. Also vielleicht schon mal vormerken, ne? Donnerstagabend 20 Uhr, James Blunt live im Radio vom Geheimkonzert. Und jetzt ist er hier auch mit 1973. Journey's been etched on your skin. Simona, wish I had known that what seems so strong. Yeah. was sober, so I could see clearly now. The rain has gone. Simona, I guess it's over. My memory plays out to the same old song. Being a color. Beste von heute. Marlon Roudette, New Age. Are you loving the pain, loving the pain? There's nothing now. You changed, New Age. Lokalradio. Der beste Mix. Beste Mix. Beste Mix. Love is a word I don't understand. The simplest sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now. With every day, it gets better. It gets better. Are you loving the pain? Loving the pain. And with every day, every day, I try to move on. Whatever it was, whatever it was. There's nothing. Thank you. there's a word I don't understand. The simplest sound, four letters. Are you loving the pain? Marlon Rudette und New Age. Er hat mal Deutschland sucht den Superstar gewonnen. Dann hat man eine ganze Zeit nichts von ihm gehört. Jetzt gibt's was Neues. Thomas Godoy und Dächer einer ganzen Stadt. Ich bin Andreas Struppe, wünsche Ihnen noch einen schönen Feiertag. Lebt zur Geisterstunde. Ich setz den ersten Fuß aufs Dach. Ganz in der Nähe bellen Hunde. Zum Glück wird niemand davon wach. Hey, komm hier rauf, ich will dir was zeigen. Es muss aber unter uns bleiben. Uns gehören die Dächer einer ganzen Stadt. Die Dächer einer ganzen Stadt. Lass uns hören, es wird immer so bleiben. Uns gehören die Sterne und der Mond heute Nacht. Dieser Ort ist hier für uns gemacht. Es wird immer so bleiben. Immer so bleiben. Ein Schritt und alles kann vorbei sein. Dafür holt keiner uns mehr ein. Nimm meine Jacke, wenn die kalt ist. Von jetzt an werde ich für immer dein Schutzengel sein. Wir sind die zwei fliegende Schatten, die gerade ihr erstes Mal hatten. Uns gehören die Dächer einer ganzen Stadt. Die Dächer einer ganzen Stadt. Lass uns schwören, es wird immer so bleiben. Uns gehören. Also, Sie hatten die Tortellini alla Panna, minus die 3,5 Tortellini, die Sie nicht gegessen haben, dann einmal die Pizza Siciliana minus 1/8 Stücke, das übrig geblieben ist, und eine Glas Suave minus 1/2 Schluck, den Sie nicht getrunken haben, macht dann 17,28 €, prego. Gibt's ja nicht. Und ob es sowas gibt, aber nur beim Handytarif Best for Me von Hello Mobil. Die Bestpreisautomatik sucht dir die ideale Kombi aus Paketen und Flatrates aus. Und zwar im Nachhinein. Bezahl nur das, was du auch telefonierst, simst oder surfst. Mehr Infos unter hellomobil.de. Kurs, 30 Grad Steuerbord. Das ist die perfekte Erfolgswelle. Vicky auf großer Fahrt. Setz das Segel, Männer! 1,5 Millionen Zuschauer sind begeistert. Super, danke! Vicky auf großer Fahrt. Jetzt nur im Kino. 100 mal Roller, 100 mal günstiger. Und was habe ich davon? Unsere unschlagbar günstigen Preise. Zum Beispiel Deckenleuchte statt 29 nur 19 Euro. Sie sparen 10 Euro. Gibt's doch gar nicht. Ja, bei Roller! Auch online unter www.roller.de. Oh, 真是难以置信. Wasabi Beef, 实在太好吃了. Oh. 你们一定要尝尝我做的美味可口的 Thai Curry Chicken. 太棒了. Oh. Jeez. Einfach Asien bei McDonald's mit dem würzig scharfen Wasabi Beef, dem exotischen Thai Curry Chicken und den knusprigen Shrimps. Nur für kurze Zeit. Zum Ersten. zum zweiten, zum 2,7. Sichern Sie sich jetzt attraktive 2,7% Sparzinsen pro Jahr ab dem ersten Euro mit dem BMW Online Sparkonto. Jetzt informieren und abschließen unter www.bmwbank.de. Ein Angebot der BMW Bank GmbH. Der NRW Musical-Tipp. Elisabeth, nur noch bis 27. November in Köln. Tickets ab 29,90 Euro. Kult-Hits und das Beste von heute. Lokalradio. Der beste Mix. Jetzt. Es ist 14 Uhr. Radio Berg Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Mit Nico Wodrich. Guten Tag. Das Wetter noch trocken, später ein paar Schauer möglich, bis 18 Grad. Griechenland sorgt einmal mehr für Chaos. IKEA ruft Schranktüren zurück. Seit Monaten wird versucht, Griechenland vor der Pleite zu bewahren. Vor einer Woche erst wurde neues Geld freigegeben. Doch nun sorgt ausgerechnet Griechenlands Premierminister Papandreou für neuen Ärger. Er kündigte ein Referendum über das neue Hilfspaket an. Die Griechen sollen nun also selbst entscheiden, ob sie das neue Geld und die damit verbundenen Sparmaßnahmen wollen oder nicht. Der Ärger um Griechenland hat den Aktienmarkt vorhin kräftig ins Minus gedrückt. Hier in Brüssel ist klar, die EU ist Griechenland gerade mit der Zusage von weiteren 100 Milliarden Euro Finanzhilfen sehr entgegengekommen. Aber aus griechischer Sicht sieht das alles ganz anders aus. Im Gegenzug für die Hilfe verlangt die EU nämlich striktere und ständige Kontrollen für alle griechischen Staatsausgaben. Und das hat den Stolz der Hellenen tief getroffen. Ob sie bis zum Referendum einsehen, dass dies der Preis für den gepumpten Wohlstand der vergangenen Jahre ist, das ist eine spannende Frage, nicht nur in Brüssel. Dieter Ebeling, Brüssel. Die deutsche Wirtschaft wehrt sich weiter gegen den geplanten Mindestlohn. Regelungen der Tarifpartner müssten auch weiterhin Vorrang gegenüber einer rein staatlichen Lohnfestsetzung haben, sagte der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks Kanzler der Rheinischen Post. Dieser Meinung ist auch die Chefin des Hotel- und Gaststättenverbands Hartges. Im ZDF sagte sie, dass es bereits Lohnuntergrenzen gebe. Also ich verstehe die ganze aktionistische Diskussion derzeit nicht, weil wir haben in vielen Bereichen, in den meisten Bereichen geregelte Zustände. Sprich, dort haben die Tarifvertragsparteien wie in Hotellerie und Gastronomie in den Regionen Tarifverträge ausverhandelt. Dort gelten Lohngrenzen. Die CDU hatte die Diskussion über einen Mindestlohn neu entfacht. Nach ihrem jahrelangen Nein zum Thema Lohnuntergrenze kann sich die Partei von Kanzlerin Merkel inzwischen einen Mindestlohn vorstellen. Allerdings soll der nicht vom Staat, sondern von der jeweiligen Branche bestimmt werden. Vorgeschlagen wird ein Mindestlohn von 6,90 Euro. Das würde in etwa der Lohnuntergrenze in der Zeitarbeitsbranche entsprechen. Das Möbelhaus IKEA hat bestimmte Spiegeltüren zurückgerufen. Es gebe Berichte, dass sich der Spiegel ablösen und herunterfallen könne, berichtet der Konzern. Es sei möglich, dass er dabei in scharfe Splitter zerbricht. Betroffen sind Türen eines bestimmten Lieferanten, produziert Ende vergangenen Jahres. IKEA tauscht die Türen um oder erstattet das Geld. Wer abklären will, ob er betroffen ist, es geht um den Kleiderschrank Pax in Kombination mit den Spiegeltüren Auland. Und IKEA hat eine Hotline eingerichtet. Die Nummer lautet 0800 453 2364. Martin Klostermann, Nachrichtenredaktion. China und Deutschland machen in der internationalen Raumfahrt seit gestern Nacht gemeinsame Sache. Mit einer deutschen Versuchsanlage an Bord ist das chinesische Raumschiff Shenzhou 8 erfolgreich ins All gestartet. Damit arbeitet Deutschland als erstes Land überhaupt mit China im Weltall zusammen. Experten sehen ein politisches Signal und auch einen Imagegewinn für China. Der große Konkurrent in Sachen Raumfahrt, die USA, hatte eine Zusammenarbeit mit China immer wieder vermieden. Shenzhou soll an ein Weltraummodul angekoppelt werden. Das Ziel, eine chinesische Raumstation bis 2020. Und das waren die Nachrichten mit Nico Wodrich. Das Wetter. Viele Wolken sind unterwegs, noch ist es trocken bei uns. Die Werte liegen zwischen 14 und 18 Grad. Zum Abend hin ziehen dann erste Schauer auf. Morgen regnet es zeitweise weiter. Viele Wolken sind unterwegs, bis 19 Grad maximal. NRW Verkehr. Uns werden momentan keine Staus gemeldet. Vorsicht aber auf der A45 Hagen-Gießen zwischen Hagen-Süd und Lüdenscheid-Nord liegt eine Plane auf der Straße. Radio Berg am Feiertag. Mit Claudia Löhr. Ich kann mich nicht erinnern, dass es zu Allerheiligen mal ja an die 18 Grad warm war. Genießen Sie den Feiertag. Wir sind bei Ihnen, unter anderem mit dem besten Mix. Kultet kommt gleich von U2. Das Beste von heute dann von einem jungen Mann namens Ed Sheeran. Wir spielen seine neue Single The A-Team. Hören Sie gleich bei mir. Schönen Nachmittag mit uns. So verloren, geh sofort. Ich hab so viel gehört. It's Raining Man. Kultet an Feiertag, 11:58. Lassen Sie uns trotzdem mal ganz kurz über den Job sprechen. Also ich meine jetzt eher die angenehme Seite des Jobs. Viele von Ihnen viel mehr, als man denkt, gehen morgens mit einem Bauchkribbeln ins Büro. Und nein, es kribbelt nicht, weil Sie sich auf den Berg Akten auf dem Schreibtisch freuen. Es kribbelt, weil Sie den oder die Kollegin wiedersehen. Liebe am Arbeitsplatz, das ist unser Thema in dieser Woche. Das kann funktionieren, das kann aber auch schwierig werden. Was geht im Job als Pärchen, was geht nicht? Sharon Melnig hat das mit der Arbeitsrechtlerin Sandra Everding geklärt. Wenn er mir auf dem Flur entgegenkommt, dann schlägt das Herz schneller. Gut, man könnte sich auch einfach anlächeln und aneinander vorbeigehen, oder? Oder sogar... Reicht das schon für Stress im Büro? Ich denke, man sollte es nicht tun, weil es auch sehr unprofessionell ist. Aber rechtlich gesehen würde da jetzt nichts gegensprechen, außer die Kollegen beschweren sich. Für berechtigte Beschwerden beim Chef muss schon etwas mehr passieren als ein Kuss im Flur. Wenn es die Arbeitsleistung so sehr beeinträchtigt, dass sie im Prinzip schon gar nicht mehr vorhanden ist. Wenn man beispielsweise den ganzen Tag nur verliebt aus dem Fenster guckt und nicht mehr arbeitet. Dann würde es vielleicht klärende Gespräche geben mit dem Chef oder vielleicht eine Rüge. Aber für eine Abmahnung, da müsste man sich schon noch ein bisschen mehr ins Zeug legen. Wie wäre es mit dem Klassiker Sex auf dem Kopierer? Also es muss das Betriebsklima natürlich so stark beeinträchtigen, dass vielleicht auch andere sich beschweren, wenn die jetzt den Kopierraum nicht nutzen können oder so. Auch die werden dann in ihrer Arbeitsleistung behindert. Das heißt, nicht nur zwei arbeiten nicht, sondern vielleicht vier, fünf, die aber gerne möchten. Heißt im Umkehrschluss, wenn es mehrere Kopierer oder Kopierräume gibt, dann komme ich sogar damit durch, oder wie? Das ist schon schwierig, das jetzt beurteilen zu können, weil es immer eine Ermessensfrage ist. Man hat natürlich immer auch die Beweisfrage. Vielleicht haben Sie sich ja nur 30 Minuten in dem Raum unterhalten. Also sollte ich wenigstens für aussagekräftige Beweise sorgen und währenddessen ein paar Kopien machen. Okay, dann sollte man, denke ich, die Abmahnung hinnehmen und dazu stehen. Keep marching on. For those Wanted von U2 aus dem Jahr 1984. Da war dieser Mann hier noch gar nicht geboren. Er ist in Deutschland noch nicht so bekannt. Knackige 20 Jahre erst alt. Ed Sheeran heißt er. Sehr nett, sehr natürlich, sehr sympathisch. Kommt darüber mit Struppelhaaren, Jeans und Sweatshirt. Und er macht sehr, sehr schöne Musik. Das Beste von heute jetzt von Ed Sheeran mit The A-Team. Es ist der Feiertag am Dienstag. Mein Name ist Claudia Löhr. White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. They say she's in the class 18, stuck in her daydream, been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries, and they scream the worst things in life come free to us, cause we're just under the upper hand. I'm going mad for a couple grams, and she don't wanna go outside tonight, and in a pipe she flies to the motherland, or sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Ripped gloves, raincoat, tried to swim, stay float, dry house, wet clothes, loose change, bank notes, weary eyes, dry throat, cool girl, no phone. They say she's in the class 18, stuck in her daydream, been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries, and they scream the worst things in life come free to us, cause we're just under the upper hand. I'm going mad for a couple grams, but she don't wanna go outside tonight, and in a pipe she flies to the motherland, sells love to another man. It's too cold outside for angels to fly. The angel will die covered in white, closed eyes, hoping for a better life. This time we'll fade out tonight, straight down the line. We're all under the upper hand, I'm going mad for a couple grams, and we don't wanna go outside tonight, in the pipe we fly to the motherland, or sell love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Angels to fly. Fly, fly. For angels to fly, to fly, to fly. Angels to die. Bitte bewahren Sie Ruhe und werfen Sie keine Möbel mehr aus Ihren Fenstern. Skonto wird dauerhaft alle Möbel discountgünstig bereitstellen. Bitte bewahren Sie Ruhe. Nix wie wirklich im alten Gerümpel, denn jetzt kommt Skonto. Skonto, der Möbeldiscounter, kommt nach Köln. Nur noch 2 Tage bis zur großen Eröffnung. Kräftig sparen mit discountgünstigen Angeboten. Einer gigantischen Möbelauswahl. Und tollen Wohnaccessoires. Alles sofort zum Mitnehmen. Über 20 Mal in Deutschland. Und ab Donnerstag auch im Rösrather Möbelzentrum. Direkt an der A3. Skonto, Skonto. Jetzt auch hier in Köln. Kulthits und das Beste von heute. Radio Berg, der beste Mix. My love is on the line. My love is on the line. My love is on the line. My love is on the line. Time to